Niemandsland. Schauen wir uns mal den Verlauf der Krankheit an. Frau Storch wurde ohne Haut geboren. Die sogenannte Pellenatrophie trägt heute einen rosa bemalten Totenkopf und die Augäpfel ihres Hundes Blindi. Die hat sie da irgendwie reingestopft. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Samstag, wir gehen wieder für 2 Stunden auf Sendung von 10 bis 12. Ein regnerischer Frühlingstag, Frühlingsmorgen hier im Zentrum von Barcelona. Es hat die ganze Nacht geregnet, draußen ist es kühl und sehr, sehr nass. Ein nasser Frühlingsanfang. Contrabanda 91,4 FM, Niemandsland. Wir sind eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Und für Leute, die an alternativen Nachrichten und kritischen Informationen ebenfalls interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 21. März 2015. Verschmutzter Bauchladenmann schritt durch die Straßen beim Fluss und pries eine seltsame Ware an, einen Bauchladen voller Tabus. Und die Menschen standen vor ihren Türen und ließen sich seine Waren vorführen, und Kinder auf Rollschuhen fuhren herum. Und der kleine verschmutzte Mann zeigte stumm ein halbes Pfund Ehre, eine Ehe, einen Gott und eine Tüte voll Angst vor dem Tod, einen Zwiebelkranz, Pflichten, Verdienstkreuz am Band, 12 Kilo Ehrgeiz, ein Schälchen Verstand. Ein Straßenmädchen kaufte die Ehre, schlich glücklich damit zum Tanz. Eine Frau ohne Kind schnitt mit der Schere 3 Pflichten vom Zwiebelkranz. Und der Priester des Viertels erbat sich den Gott, und der Krüppel erstand die Angst vor dem Tod. Der Ganove stahl das Verdienstkreuz am Band, und der Trottel erhielt das Schälchen Verstand. Und schließlich, da hatte der Bauchladenmann alles verhökert bis auf ein Ding. Das schaute er lange und traurig an, dann warf er es in die Gosse und ging. Dort fand es ein Kind, trat es mit dem Fuß, und das sah der Bauchladenmann. Er setzte sich auf das Geländer am Fluss, lachte lange und laut, und dann kamen die Menschen aus ihren Türen und sagten, er wolle die Kinder verführen. Und Kinder auf Rollschuhen fuhren herum und der kleine verschmutzte Mann wurde stumm. Sie zogen seine Tabus hervor. Die Frau ohne Kind zerschnitt sein Ohr. Das Mädchen spuckte ihm auf den Mund. Der Ganove schlug ihm die Hände wund. Der Priester schrie, ein gemeiner Augur, und der Krüppel trat mit dem Fuß. Und der Trottel zog das Gesetzbuch hervor und warf ihn dann in den Fluss. Und Kinder auf Rollschuhen fuhren herum und der kleine verschmutzte Mann versank stumm und die Menschen gingen zu ihren Türen und taten sich ihre Tabus vorführen. Ein halbes Pfund Ehre, eine Ehe, einen Gott und eine Tüte voll Angst vor dem Tod. Einen Zwiebelkranz, Pflichten, Verdienst, Kreuz am Band. 12 Kilo Ehrgeiz, ein Schälchen Verstand. Was wir da im Hintergrund hören, sind Geräusche, die Wale machen. Dazu die Posaune von Herrn Albert Mangelsdorf. Schande heißt das Musikstück. Es geht um ein Projekt, das Mangelsdorf einst gemacht hat, um gegen das Walsterben bzw. das Waltöten zu protestieren. Unser Planet Erde ist in Gefahr, seit langem schon. Seit die Menschen die Temperatur auf Erden messen, seit 1880 gab es kein Jahr, das wärmer gewesen wäre als 2014. Die 15 wärmsten Jahre fielen, bis auf eine einzige Ausnahme, mit den ersten 15 Jahren des neuen Jahrtausends zusammen. Lässt sich der Klimawandel überhaupt noch aufhalten oder zumindest so begrenzen, wie es sich die Politik vorstellt? Ist der Kapitalismus an allem schuld oder könnte er gar die Lösung sein? Ende November werden die Regierungschefs der Welt in Paris zusammenkommen, um über den Klimawandel zu beraten, wie sie oder ihre Amtsvorgänger es auch vor 5 Jahren getan haben, beim Klimagipfel in Kopenhagen. Ein Abgrund offenbarte sich damals zwischen den reichen Ländern, die das Klima schützen wollen, und den ärmeren oder armen Ländern, die verlangten, dass die reichen Länder für den Schutz des Klimas bezahlen. Am Ende waren sie zerstritten. Von Tage- und nächtelangen Verhandlungen blieb nicht mehr übrig als eine Zahl. 2 Grad Celsius. Beschwörend wiederholen Politiker aller Länder seither diese Zahl. Die Erderwärmung soll auf 2 Grad beschränkt werden. Eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems soll verhindert werden, so heißt es in der Klimarahmenkonvention. Bei einer Durchschnittstemperatur, die maximal 2 Grad höher liegt als zu Beginn des Industriezeitalters, soll der Klimawandel endgültig gestoppt werden, eingefroren auf alle Zeit. Es ist nicht nur ein ziemlich willkürlicher Grenzwert, sondern nach aktuellem Stand auch ein utopischer. Er soll beruhigend klingen, dabei ist er kaum mehr als heiße Luft. Seit 1880 hat sich die Erde um 0,8 Grad Celsius erwärmt. Die Folgen sind an vielen Orten spürbar. Die 44 Mitglieder der Allianz der kleinen Inselstaaten befürchten, dass sie in einer um 2 Grad wärmeren Welt keine Inseln mehr hätten. Sie drängen darauf, das Ziel auf 1,5 Grad zu senken. Beim Klimagipfel in Paris müssen sich die Staatschefs über jene Fragen einigen, über die sie vor 5 Jahren in Kopenhagen erbittert gestritten haben. Welches Land reduziert wie viel Treibhausgas? Zu welchem Preis und wer bezahlt? gesucht wird ein Nachfolgevertrag für das Kyoto-Protokoll von 1997, das erste internationale Abkommen zum Schutz des Klimas. Frau Naomi Klein hat ein Buch über den Klimawandel geschrieben. Dieses Buch macht Mut im Kampf gegen die Energiekonzerne. Naomi Klein ist Umweltaktivistin und sie und indigene Gemeinschaften, besonders in Südamerika, arbeiten immer häufiger zusammen. Zum Beispiel bei Protesten gegen ein Wasserkraftwerk in Brasilien 2011. Nun wird man sich fragen, noch ein Buch über den Klimawandel? Ja, aber es kommt von Naomi Klein, die sich mit No Logo und die Schockstrategie als Kapitalismuskritikerin einen Namen gemacht hat. Der Titel der seit heute im Buchhandel erhältlichen deutschen Ausgabe, Die Entscheidung Kapitalismus versus Klima, trifft den Kern ihrer Aussage besser als das englische Original This Changes Everything. Es steht eine Entscheidung an zwischen einem Festhalten an der kapitalistischen Produktionsweise und der Vermeidung wenigstens der übelsten Folgen des Klimawandels. Denn es sind die wohlstandsschaffenden Produktivkräfte des Kapitalismus, die bei der Rohstoffgewinnung, der Produktion und dem Transport unweigerlich das die Atmosphäre aufheizende, klimaschädliche Kohlendioxid freisetzen. Freaks, snowstorms, floods, towns exploding from oil-laden tankers. Canadians keep asking questions about what to do about climate change and our addiction to fossil fuels. Now, one of Canada's most controversial thinkers says it's time to stop counting on the politicians to save the planet. She's Naomi Klein. Remember her? Her first book, No Logo, was called the Bible of the anti-globalization movement. Ihr erstes Buch, No Logo, wurde auch die Bibel der Antiglobalisierung genannt. Naomi Klein ist da nicht kleinlich. Sie sagt, der Feind ist der Kapitalismus. Es geht also um den Klimaschutz. Es geht um die fossilen Energieträger. Güterherstellung funktioniert nicht ohne Energie. Und kurz- bis mittelfristig gibt es keine Alternative zu fossilen Energieträgern. Die politische Rechte hat das besser verstanden als alle anderen, meint Naomi Klein. Linke sollten von ihnen lernen, dass Klimaschutz nicht ohne Systemwechsel geht und den Kampf gegen den Klimaschutz als Chance begreifen, für ihre Ziele, Gerechtigkeit, Emanzipation und Demokratie mit neuen Argumenten zu streiten. Weder die unsichtbare Hand des Marktes noch die guten Absichten einiger prominenter Kapitalisten wie Richard Branson, dem Klein das Kapitel »Keine Heilsbringer« widmet, taugen zum Gegensteuern. A lot of people have changed their lifestyles. A lot of people have put in those light bulbs, and a lot of people are doing all kinds of great things. They're composting, they're biking, recycling. Yeah, it's not that it doesn't matter. Naomi Klein hier im Interview. At a national level, we have a government that is doubling down on extracting one of the dirtiest fossil fuels in the world, the tar sands. Das Kapitel Heißes Geld zeigt im Detail, wie die global verbindlichen Regelungen der Welthandelsorganisation WTO oder WTO ökologische und Klimaschutzbelange vernachlässigen, während andererseits globale Abkommen zum Schutz von Ökologie und Klima ausdrücklich betonen, keine Behinderung für den freien Handel darzustellen. Dazu kommt der Zwang, Banken und Anteilseigner mit Gewinnanteilen zufriedenzustellen. Das betrifft insbesondere die gesamte Energieindustrie, die Klein im Zentrum der globalen Produktionsmaschine sieht. Die Zahlen zeigen, dass die Ölkonzerne entgegen früherer vollmundiger Verlautbarungen auf der Fortführung ihres Kerngeschäfts bestehen, statt in Technologien auf der Basis erneuerbarer Energieträger zu investieren. Großen Umweltorganisationen, die auf eine innerkapitalistische Lösung setzen, hängen Klein zufolge einem magischen Denken an. Also feel the need to denounce Harper for attacking environmental standards, for turning Canada into a climate criminal. Wenn Großkonzerne, Staaten und Umweltorganisationen versagen, woher nimmt Klein die Hoffnung, dass das Blatt sich wenden, der Klimawandel den Anstoß zu einem grundlegenden Wandel geben könnte? Ihre Hoffnung speist sich aus der Begegnung mit zahlreichen Menschen, die sich überall auf dem Globus gegen die Vergiftung und Zerstörung der Umwelt und die Vertreibung von ihren Ländereien zur Wehr setzen. Klein sieht eine weltweit vernetzte, voneinander lernende Bewegung in diesen lokalen Widerstandsnestern gegen das von vielen Staaten unterstützte Modell des Extraktivismus. Gemeint ist damit die Jagd nach den letzten noch auffindbaren Rohstoffen, deren Abbau mittels Tiefseebohrungen und Fracking immer schwieriger, riskanter und kostspieliger wird. Die Folgen sind nicht mehr nur an der Peripherie der Industriegesellschaften, sondern zunehmend auch in ihrem Zentrum zu spüren. Dadurch wurde an vielen Orten aber auch der Boden für zuvor nicht bekannte Allianzen zwischen den teils gut situierten Aktivisten von Bürgerinitiativen und Angehörigen indigener Gesellschaften bereitet. So halten zahlreiche Gemeinschaften nordamerikanischer Indianer dank verbriefter, aber bislang wenig beachteter Rechte die Mittel für legalen Einspruch in den Händen. Nun bekommen sie Unterstützung von konservativen Farmern, die darin die einzige legale Möglichkeit sehen, gegen zerstörerische Energieprojekte vorzugehen. Klein erläutert diese Bündniskonstellation am Beispiel des Widerstands gegen die Pipeline, mit der das aus kanadischen Teersanden gewonnene Öl transportiert werden soll. Klein plädiert in ihrem Buch für das Prinzip, nach dem die Verursacher zahlen sollen. Dabei hat sie nicht Hartz-IV-Bezieher in Deutschland, sondern die Ölkonzerne im Auge. Es geht ihr nicht nur um den Klimawandel und die daraus erwachsenen Gefahren. Sie will eine Bewegung gegen den Krieg initiieren, den der Kapitalismus gegen das Leben führt. Naomi Klein, die Entscheidung Kapitalismus versus Klima, erschien im Fischer Verlag Frankfurt am Main, 704 Seiten, 26,99 Euro. The reason why we find it so difficult to talk about climate change is we don't really have spaces to just admit how terrified we are and the grief that comes with being told, okay, we are part of a system that is killing a planet that we love or at least love parts of. Well, you've tackled globalization before, now capitalism. This should be fun. It won't be boring. Niemand's love. Help me. Help me. Help me. War windschnittig und windschief war bei Mainz. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum. In einem Foto des Mondes neben dem Bett. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. Irgendwie hatte sich mir dann auch entdeckt. Es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis. Ja, so klingen die einstürzenden Neubauten von ihrem Album Alles wieder offen von 2007. Das Lied Ich hatte ein Wort. Die einstürzenden Neubauten. Da unten rasen Zähne satte Caterpillars rein in die Schatten grüner Berge. Vom Hotelfenster aus siehst du nix von dritter Welt, nur blaue Helme, braun gebrannte Zwerge hast du für Schuldenberge. Geld kostet Geld, Plan, Koffer, Jungs, dressed for success, für alte Fischer. Ich heb mein Lied, heute Rio, morgen Amsterdam. Bäume knirschen, Stamm für Stamm. Was ich heute Abend sing, ist sicher. Und mit den Stämmen unten fallen breite Blätter. Die Leute zu Hause reden schon davon beim Einkauf. So ein komisch Wetter und kaufen ein. Ach, this show must go on. Das hier ist eine Band. Was sich dazu kommt, hier bald wieder an. Wir sind ja weiter. heute Abend sing ich ja davon. Das hier ist eine Welt, was ich da tue, kommt hier bald wieder an. Wir sind ja alle eine Welt, was du getan hast, dem geringsten Bruder, das hast du dir getan. So, ich habe mal die Seite des Titanic-Satire-Magazins aufgeschlagen. Wir wollen da mal reingucken. Da gibt es nämlich ein paar interessante Diagnosen zum Thema Face, Gesicht. Face ist Englisch und heißt Gesicht. Das Gesichtsbuch kennt jeder, das sogenannte Facebook. Und hier geht es um eine sehr ernsthafte Geschichte. Es geht nämlich um das Abstoßende im Menschen, das die Politik zum Vorschein bringt. Diesmal geht es um die AfD, die sogenannte Antlitzfäulen-Dermatose. Politik bringt also, wie gesagt, das Abstoßende im Menschen zum Vorschein. Zum Beispiel Hängelider, Abszesse, Extremherpes, Gesäßfalten im Gesicht, rätselhafte Spontanbehaarungen, rätselhafte Enthaarungsphänomene, und so weiter. Aber woran liegt das? Amerikanische Ärzte haben nun erstmals das Krankheitsbild beschrieben. Wie gesagt, die sogenannte Antlitzfäulen-Dermatose, AfD. 6 mutige Betroffene zeigen Flagge und geben der Krankheit ein Gesicht. Da ist zuerst einmal ein gewisser Herr Alexander Gauland, der ist stellvertretender Parteivorsitzender der AfD. Es handelt sich hier um einen 75-jährigen mitteldeutschen Mann, Risikogruppe Journalist, AfD seit 2012. Early Adopter. Amerikanisch muss das natürlich alles klingen und die Diagnose muss auch irgendwie amerikanisch sein, sonst glaubt einem das niemand. Beschreiben wir einmal das Gesicht. Er hat Sitzfalten im gesamten Gesicht, Haarmoos, das ist grau-gelb, und beim Ausstoßen gibt es gelegentlich eine Blutfahne. Beschreiben wir mal den Verlauf der Krankheit. Der Patient leidet unter den Folgen einer langjährigen CDU-Mitgliedschaft. Schon 1972 zieht sich Gauland in der hessischen Staatskanzlei eine Brille zu. Er blindet auf dem rechten Auge. Bei seiner Pensionierung 1988 wird Gauland auf Steuerkosten gründlich entwurmt. Seit 2014 kann ein direkter Anblick seines Gesichts zu Versteinerung führen. Stellen wir die Prognose. Es herrscht ein drohender Einzug in den Bundestag. Empfehlung: sofortige Quarantäne in einem Brunnen. In einen Brunnen mit ihm. Dann haben wir ein sehr merkwürdiges Face im Gesichtsbuch. Ein sogenanntes Gesicht von Beatrix von Storch, eine geborene Herzogin von Oldenburg. MDEP, das heißt Mitglied des Europaparlaments. Es handelt sich bei diesem Face um eine 43-jährige YouTuberin, Risikogruppe Juristin, sehr ernst also, Enkelin des Reichsfinanzministers Schwerin von Krosigk, Kabinett Hitler. Beschreibung. Also, vererbte Blaublüte, nein, Blutbläue. Ich habe hier die Diagnose ein bisschen verwechselt. Mutierende Geheimratsecken und Vollmondstirn. Sehr ernst also. Schauen wir uns mal den Verlauf der Krankheit an. Frau Storch wurde ohne Haut geboren. Die sogenannte Pellenatrophie trägt heute einen rosa bemalten Totenkopf und die Augäpfel ihres Hundes Blindi. Die hat sie da irgendwie reingestopft. Seit 1975 ist sie im Internet als Netzwerkerin aktiv. Eine Wahnvorstellung, wo sie einen Shop für gerettete Embryonen betreibt. Claim, die besten Föten bringt die Storch. Stellen wir die Prognose. Seit Storch 2014 ins Europaparlament einzog, flieht ihr Haupthaar über den Hinterkopf zurück in Richtung deutsche Heimat. Komplettverglatzung ist für 2016 vorgesehen. Kommen wir zum nächsten. Face. Das ist das Face, also das Gesicht von Frauke Petri, die ist Parteivorsitzende. Hierbei geht es um eine 39-jährige Pfarrerstochter. Sie ist Onanistin und Chorleiterin. Beschreiben wir mal das Face. Es gibt da jede Menge Hassfältchen. Ein schwerer Bubikopf zeichnet sie aus. Eine Rümpfnase und Elefantitis im Frühstadium ist auch zu vermerken. Zum Verlauf. Die Patientin erkrankt bereits in ihrer Pubertät am Petri-Syndrom, wirkt sich selbst zum Lustgewinn exzessiv mit unzähligen Feindschaftsbändern ihrer türkischen Mitschülerinnen und entwickelt in der Folge schnell einen Streckehals. Auch die Stimmbänder leiden. Petri beginnt eine Zweitkarriere als Synchronsprecherin von SpongeBob Schwachkopf. Seit 2012 verschleppt Petri eine grippale Insolvenz. Hier die Prognose, fortgesetztes Halswachstum, Jobangebot übrigens liegt auch vor, des Dresdner Zoos, beliebteste Giraffe 2020, bald darauf schon Löwenfutter. Next Face, das nächste Gesicht, das stammt von Ursula Braun-Moser, sie ist Beisitzerin des Bundesvorstands, geboren 1899. Ja, Sie haben richtig gehört, 1899, diplomierte Volksverhetzerin an der Universität Stettin, unter anderem Großmutter von Konrad Adenauer, Volker Bouffier und dem Beelzebub. Beschreiben wir dieses Face einmal. Wischmoppkopf mit drei goldenen Haaren, Ohrläppchenwarzen, Krähenfüße, Ziegenfüße und Gänsefüßchen im Gesicht. Der Krankheitsverlauf sieht folgendermaßen aus. Ursula Eva Braun-Moser zieht früh ins Europaparlament in Stonehenge ein, damals noch für die CDU. 1987 wird sie Mitglied der Delegation für Beziehungen zu Israel. Schon kurz darauf kommt es zu ersten allergischen Reaktionen. 2003 bricht dann in ihrer Frisur die Vogelgrippe aus. Prognose: Bundespräsidentin. Kommen wir zum nächsten Face, Hans-Olaf Henkel, MDEP, Mitglied des Europaparlaments. Hier handelt es sich um einen 74-jährigen ehemaligen Keksmagnaten, Leibniz-Gemeinschaft, Ex-Präsident des BDI. Das ist der Bund Deutscher Inselbegabungen. Auch hier einmal kurz die Beschreibung erstmal des Face. Da gibt es zu verzeichnen Wanderhoden unterm Kinn, nasenförmige Zyste zwischen den Augen, Stinkdrüse im Rachen, gespaltene Zunge. Der Krankheitsverlauf. Herr Henkel hat in seiner Funktion als Mädchen für alles in sämtlichen deutschen Aufsichtsräten seit 1951 nicht geschlafen, geduscht oder sich wenigstens mal feucht durchs Gesicht gewischt. Die Folgen sind erschreckend. Sedimentablagerungen, verschiedene Stein- und Popelschichten. 1997 stieß ein Gesichtschirurg bei Probebohrungen auf Öl und Diamanten. Kommen wir zur Prognose. Genügsames Weiterleben unter einer braunen Dreckschicht. Verpuppung Henkels. Wiedergeburt als Lebensmittelspekulationsmotte. Sogenannte Bracca Olaf Henkeliensis. Das letzte Face gehört Herrn Joachim Stadtbatti, der ist ebenfalls MDEP, Mitglied im Europaparlament. Auch hier geht es um einen Greis, 74-jähriger Stardebatteur, Risikogruppe Ex-CDU-Mitglied, gesichtsmäßig. Beschreiben wir dieses gesichtsmäßige Gesicht einmal, dieses Face. Schimmelkolonien auf der Zunge, großflächige Gesichtsverpelzung, Nasenscharte, zwei Reißstümpfe aus Zahn. Nicht als Zahn, sondern aus Zahn. Wohlgemerkt. Krankheitsverlauf ist auch hier sehr ernst zu nehmen. Nach mehreren erfolglosen Klagen gegen die Einführung des Euro vor dem Bundesverwaltungsgerichtshof, dem Volksgerichtshof und dem Königlich-Bayerischen Amtsgericht steckt sich Stabat, die 1992 bei einer Prostituierten mit einer eitrigen Profilneurose an. Diese zwingt ihn, regelmäßig im Fokus zu schreiben und ehrenamtlich als Nussknacker zu arbeiten. Prognose: Er wird gegen diese Face-Beschreibung klagen. Wo sind eure Lieder, eure alten Lieder? Fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, matt getanzt und leer gesprochen und das Highlife-Spiel ausschwitzt. Ja, wo sind die Lieder, unsere alten Lieder? Nicht für ein Heller oder Batzen mag Feins Liebchen barfuß sehen. Und kein schriller Schrei nach Norden will aus einer Kehle fliehen. Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder. Lehrer haben sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft, braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft. Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder. Zwölf Jahre Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Estáis escuchando Ni Man's Land. Un programa no solo en lengua alemana. En Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Frühling im Niemandsland. Draußen wird es ein bisschen heller. Vorm Studiofenster haben sich die dunklen Wolken ein bisschen verzogen. Vielleicht haben wir Glück und es kommt gegen Mittag sogar noch die Sonne raus. Das wäre fein. Historische Schaltkreise 7. Savings Grabbing. Bertolt Brecht hat es einmal so ausgedrückt. Was ist ein größeres Verbrechen, als einen Bankraub zu begehen? Eine Bank zu gründen. Weihnachtsabend. Clem und John sitzen, umgeben von ihren engsten Mitarbeitern, im 34. Stock im Savings Grabbing Tower in Dubai. Es ist Nacht. Sie prosten sich zu. Gentlemen, es war ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Ihre Dividenden finden Sie in den kleinen Umschlägen neben der Rolex. Thank you. Erklären wir es mit einem dieser fluffigen und gleichzeitig nebligen Anglizismen. Savings grabbing, Ersparnisse abgreifen oder abgrapschen. Ersparnisse der anderen natürlich. Hereinspaziert. Die lustige Welt des Savings-Grabbing. Die lustige Welt des Savings-Grabbing. Mittlerweile ein globales Phänomen. Das organisierte Verbrechen ist da. International Financial Crime. Okay. Clem Sackman und John McKnock haben das in den frühen 80ern im Mittelwesten der USA vorgemacht. Ihre Masche war so, sie nahmen Kontakt zu lokalen Politikern auf und unterbreiteten ihnen ihren Plan. Zuerst werden gewisse Sparkassengesetze modifiziert. Dann werden natürlich Sparaufsichtsregelungen dereguliert. Man gründet mit relativ wenig Eigenkapital eine Kleinbank mit Hauptsitz in einem Steuerparadies, sagen wir mal auf den Cayman Islands, und eröffnet 2 oder 3 lokale Filialen. Dazu werden dann billige Büroräume angemietet, ein paar Schalter, Leuchtreklamen, Parolen wie Fresh Banking, Luftballons für die Kinder und so weiter. Eine perfekte Fassade. Be your own banker. Und jetzt kommt der Hauptclou. Die Kleinbank, nennen wir sie Hamilton Savings Estate, fusioniert mit der größten Sparkassenkette des Bundesstaates. Schnell wird ein neues Kontrollaufsichtsgremium gegründet, Aufsichtsrat oder sonst was. In diesem Kontrollorgan sitzt nun alles, was an dem großen Coup beteiligt ist. Clem und John als Direktoren natürlich, die Spezies vor Ort, Lokalfürsten, reiche Gauner, Baulöwen, der Friedensrichter wird als Ehrenvorsitzender hinzugeholt und dann ist die Fassade perfekt. Und jetzt beginnt der Geldsegen auf die Savings-Grabber nur so herabzuregnen. Zuerst beginnt der Geldsegen in Form von Aufwandsentschädigungen, Direktorengehältern, Aufsichtsratsvergütungen, Dividenden, Vorkaufsrechten für Finanzprodukte, $100,000 hier, mal $300,000 dort. Doch das wirklich dicke Moos machen die Pensionszahlungen und Abfindungssummen. Das sind jetzt Millionen. Alles ordentlich verbucht. Wer nach 2, 3 Jahren aus dem Gremium ausscheidet, hat natürlich Anspruch auf satte Abfindungen in Millionenhöhe. 5 Millionen hier, 8 Millionen da. Das ist Business. Ich schwöre, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, die solideste Sparkassenkette ist nach 5 Jahren garantiert ausgesorgt. Wie eine Zitrone. Pleite. Kleinsparer, Anleger sind ihre Ersparnisse los, Rentner um die Früchte lebenslanger Arbeit gebracht. Und das alles völlig legal. Unternehmerische Freiheit sozusagen im freiesten Land der Welt. Hinzu kommt der ganze undurchsichtige Schwindel mit Derivaten, Leerkäufen, riskanten Spekulationsmanövern und so weiter. Eine Art Hütchenspiel, ein gigantisches Schneeballsystem. Und das alles durch eine unbedeutende Kleinbank. Mit Sitz auf den Cayman Islands, mit 3 Filialen in Oklahoma. Jedenfalls ist die Clement-John-Masche dann Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre nach Europa rübergeschwappt. London, Paris, Reykjavik, Berlin, Frankfurt, London, Paris, Reykjavik, Marseille, Berlin, Frankfurt, Granada, Marseille, Fresh Banking, Granada, Belfast, Fresh Banking, Savings Belfast. Grabbing. Millionen von Kleinsparern fragen sich heute noch, wo eigentlich ihre Gelder, ihre Ersparnisse geblieben sind. Von Savings Grabbing und dem Clement-John-System haben sie noch nie etwas gehört. Hurra! Das organisierte Verbrechen ist da! International Financial Crime System. Was in den USA funktioniert, muss hier doch auch gehen. Wir geben dem Ganzen interessante englische Namen. Be your own, be your banker. Own banker. Banker. Do and bank yourself. Bank your life up. Do and bank yourself. Bank your life up. Clement Jody. International Savings Grabbing Unlimited. Welcome. Do and bank yourself. Bank your life up. Es war einmal ein verwunschener Garten, das Gold der Sonne färbte die Äpfel. Insekten mit goldenen Leibern sammelten Honiggold. Ein silberner Mond lockte silberne Fische aus den Tiefen silberner Flüsse und nachts war ein Himmel mit silbernen Gucklöchern drüber gerollt. Doch einmal brachte ein kalter Winter tot den Alten und Hunger für die Kinder, all das Gold und Silber versackte im schmutzigen Eis. Verrunzelte Äpfel waren teuer, wir träumten von Honig. An einem Feuer, da trat ein Mann mit goldenem Helm in unseren Kreis. Glück auf, der Steiger kommt. Er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Glück auf, der Steiger kommt. Er hat sein helles Licht bei der Nacht. Hat er es schon angezündet, wirft es einen hellen Schein. Und so damit fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein. In das Bergwerk ein, wo die Bergleute sein, die schlagen das Silber und Gold bei der Nacht aus Felsenstein. Glück auf, der Steiger kommt. Er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Glück auf, der Steiger kommt. Er hat ein helles Licht bei der Nacht. Das Gold der Helme färbt keine Äpfel, silbernes Geld lockt keine Fische. Insekten mit schwarzen Leibern trinken von unserem Blut. Wir haben im Berg unser Halt und vergessen, der Berg hat unsere Kinder gefressen, die silbernen Gucklöcher im Himmel wachsen nun zu. Wer hat ein helles Licht bei der Nacht? Un saluto a tutti gli ascoltatori di Niemensland di Radio Contrabbanda. Niemensland, un programma in tedesco su una radio libera barcellonese. Una voce libera in un mondo che purtroppo non è così libero. Un saluto a tutti e buon ascolto. Es ist Samstag, der 21. März 2015. Hier sind die Katastrophen und gemischten und kommentierten Meldungen vom Tage und für die Woche. Für die Woche, die hinter uns liegt und für die Woche, die vor uns liegt. Niemandsland, Contrabanda FM. Ein Erfolg ist zu vermelden. 2 Millionen gegen TTIP oder TTIP. Es gibt einen Aktionstag. Zu diesem Aktionstag gab es eine Unterschriftensammlung für EU-Bürgerinitiative. Die Unternehmerlobby muss Falschaussagen zu ökonomischen Effekten mittlerweile zurücknehmen. Von der EU-Kommission wird der Widerstand gegen das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP als deutsches Phänomen bezeichnet. Und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD postulierte, seine Landsleute lehnten es ab, weil sie reich und hysterisch seien. Der Erfolg der selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative EBI gegen den von der EU und den USA geplanten Vertrag zeigt ein anderes Bild. Bis zum Oktober haben die rund 360 Organisationen im internationalen Anti-TTIP-Bündnis noch zur Unterschriftensammlung Zeit. Das nötige Quorum haben sie aber schon jetzt erreicht. Seit Start der EBI im Oktober haben sich 1,589 Millionen Menschen beteiligt. Zugleich wurde die Mindestanzahl Unterschriften in 12 Ländern erreicht. Nötig sind 1 Million Unterschriften und das Erreichen des Minimums in 7 EU-Staaten. Die in Deutschland an der Organisation der EBI beteiligten Gruppen wollen nun eine neue Rekordmarke überspringen. Demnächst wollen sie 1,9 Millionen Unterschriften zusammenbekommen. Dafür wollen Aktive des Vereins Mehr Demokratie am Samstag unter dem Motto Demokratie zum Blühen bringen, TTIP stoppen, in 20 Städten der Bundesrepublik für die Bürgerinitiative werben und Unterzeichner gewinnen. Am Samstag ist natürlich heute. Ihr Ziel, die aktuelle EBI soll diejenige mit den meisten Unterstützern werden. Ihre Erwartung, dass sich bis zum Oktober mehr als 2 Millionen Menschen in der EU daran beteiligen, dürfte ebenfalls realistisch sein. Mit der Bürgerinitiative werden die Institutionen der EU und die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Verhandlungen mit den USA über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP zu stoppen, sowie das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA mit Kanada nicht zu ratifizieren. Kritisiert wird insbesondere die Etablierung sogenannter Investor-Staat-Klageverfahren ISDS zwischen den beteiligten Staaten, mit denen ausländische Investoren Staaten vor privaten Gerichten auf Schadensersatz verklagen können, wenn sie sich enteignet, diskriminiert oder unfair behandelt fühlen. Auch die geplante sogenannte regulatorische Kooperation wird von den Gegnern moniert. Damit werden eine Art Frühwarnsystem für Lobbyisten eingeführt, meinen die EBI-Organisatoren. Geplante Gesetze und Verordnungen sollen über diese Kooperation zuerst an Regierungsvertreter und Interessensgruppen geschickt werden, bevor die Parlamente sie zu sehen bekommen. Dies höhle Demokratie und Rechtsstaat aus und erhöhe die Gefahr, dass Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt und öffentliche Dienstleistungen privatisiert werden. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr die Annahme einer sogenannten offiziellen EBI verweigert. Ihre Argumentation: Die Verhandlungsmandate zu TTIP und CETA seien keine Rechtsakte, sondern nur interne Vorbereitungsakte zwischen EU-Organen und daher durch eine Bürgerinitiative nicht anfechtbar. Allerdings gibt es diesbezüglich unterschiedliche Rechtsauffassungen. Deshalb hat das deutsche Kampagnennetzwerk Kampakt die Einrichtung einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Ablehnung angekündigt. Wie die neue EU-Kommission im Oktober auf die Einreichung der EBI reagieren wird, bleibt natürlich abzuwarten. Dass es zu einem Abbruch der Verhandlungen kommen wird, ist eher unwahrscheinlich. Unterdessen mussten Lobbygruppen der Unternehmer zumindest einige der von ihnen verbreiteten Falschbehauptungen über die ökonomischen Effekte des Freihandelsabkommens korrigieren. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat in einem kürzlich erschienenen Buch nachgewiesen, dass unter anderem der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, gegenüber den Studien, auf die er sich beruft, um das Zehnfache übertriebene Annahmen zum Wirtschaftswachstum verbreitet hatte. In der vergangenen Woche ruderte zuerst der BDI zurück. Kurz darauf änderte auch die hauptsächlich vom Unternehmerverband Gesamtmetall finanzierte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM, direkt ähnlich überhöhte Zahlen. Auch zur Einkommensentwicklung in einer auch online verfügbaren Broschüre mit dem Titel 12 Fakten zu TTIP, wie Foodwatch vergangenen Freitag mitteilte. Foodwatch hat auch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag DIHK und die CDU aufgefordert, falsche Zahlen über die angeblichen Beschäftigungszuwächse durch die transatlantische Partnerschaft richtigzustellen. In der konservativen Partei und im Verband hüllt man sich derzeit jedoch in Schweigen. Ich verlas soeben einen Artikel von Frau Jana Frielinghaus, erschienen in der Ausgabe vom 21.03.2015 der Jungen Welt im Internet. Der Titel des Artikels heißt 2 Millionen gegen TTIP. Streiken Lufthansa-Langstreckenflüge. Rund die Hälfte der Flüge musste heute gestrichen werden. Bis zu 20.000 Reisende sind betroffen. Kurz- und Mittelstreckenflüge sollen wieder nach Plan stattfinden. In dem Tarifkonflikt geht es vor allem um die geplante Neuregelung bei der Altersvorsorge der Piloten. Griechisches Parlament verabschiedet Entwurf für neues Steuergesetz. Das Papier von Finanzminister Varoufakis sieht deutlich geringere Strafen und lange Rückzahlungsmöglichkeiten bei Steuerrückständen vor. Die Regierung schätzt diese auf 76 Milliarden Euro. Athen muss unter anderem sein Steuerwesen reformieren, um dringend benötigte weitere Kredite zu erhalten. Verhandlungen über iranisches Atomprogramm. Die USA und Frankreich fordern nachprüfbare Zugeständnisse von Teheran. Darüber wollen US-Außenminister Kerry und europäische Amtskollegen heute in London beraten. Der iranische Präsident Rouhani mahnte in seiner Neujahrsansprache Respekt an. Der Iran lasse sich durch Drohungen und Sanktionen nicht beeindrucken. Diskussion über AKW-Rückbau. Der Chef der Endlagerkommission Müller befürchtet, dass die Rückstellungen der Energiekonzerne für den Abriss von Atomkraftwerken nicht ausreichen. Diese haben dafür bislang etwa 38 Milliarden Euro zurückgelegt. Er gehe aber von Kosten um 60 Milliarden Euro aus, sagte Müller der Rheinischen Post. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV unterliegt Hertha BSC mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Sebastian Langkamp. Für die Mannschaft von HSV-Trainer Joe Zinnbauer war es bereits das 6. Spiel ohne Sieg in Folge. Das Wetter. Heute viele Wolken, nur stellenweise freundlich, gebietsweise Regen. Im Westen vereinzelt mit Blitz und Donner. Höchstwerte zwischen 4 und 13 Grad. Werfen wir einen Blick auf die Presse im Internet vom heutigen 21. Frühlingsanfang, März, Samstag 2015. Die Taz ist erstmal da mit ihrer roten Balkenzierde. Darin ist diese Katzen- oder Raubtierpfote, taz.de. Terrorstudie gefährdet Atomausstieg, es droht die nukleare Verstopfung. Bund und Länder wollen sich einigen, wer deutschen Atommüll aus dem Ausland aufnimmt. Die Zwischenlagersuche ist offiziell gescheitert. Es ist zu befürchten, dass die Atomlobby jetzt den sogenannten Terrorismus, den Islamischen Staat und alle diese Geschichten zum Vorwand nimmt, um weiter auf Atomkraft zu setzen und auf fossile Energien zu verzichten. Dann berichtet die Taz über die Syrien- und Iran-Debatte, noch Hoffnung für ein kaputtes Land. Findet sich ein Kompromiss in der Nuklearverhandlung, könnte das viele Syrer hoffen lassen. Zwei gegenteilige Szenarien sind denkbar. Netanyahus purer Fundamentalismus, die jüdische Diaspora nach den Wahlen, die Distanz zu der noch stärker nationalreligiös orientierten Regierung in Jerusalem wird nicht geringer. Hier ist die Diagnose folgende. Diaspora-Juden, das heißt jüdische Menschen, die im Ausland leben, sind normalerweise progressiv und viele jüdische Menschen, die in Israel leben, sind rechts und nationalistisch und zum Teil natürlich leider auch sehr rassistisch. Dann das Thema Reparationszahlungen für Griechenland. 332 Milliarden oder nichts. Was muss Deutschland für die Besatzung Griechenlands in der NS-Zeit noch zahlen? Hier wird die Polemik von der Taz beleuchtet. Wir werden dazu gleich auch noch ein paar Informationen aus anderer Quelle geben. Los. Das spektakuläre Foto, eine Gruppe von Vermummten bei den Protesten um die Blockupy-Demo vom vergangenen Mittwoch. Unschöne Szenen gab es einige während der Blockupy-Proteste. Diese blieb besonders im Gedächtnis. Am Mittwochmorgen warfen Vermummte die Scheiben eines Jugendwohnhauses des katholischen Kolpingwerks in Frankfurt-Ostend ein. Die Bewohner, 20 teils traumatisierte jugendliche Flüchtlinge. Eine Mitarbeiterin, die einen in Brand gesteckten Müllcontainer löschen wollte, sei durch Drohungen daran gehindert worden, so das Kolpingwerk. Diese Vermummten sehen verdammt nach rechtsradikalen Neonazis aus. Die Taz hat hier ein Foto ins Netz gestellt. Und wenn man sich die ansieht, haben die auch so Zivilpolizistenkleidung an. Man würde sie also so nicht direkt irgendeiner linken oder irgendeiner menschenfreundlichen, sagen wir mal, Gruppe zuordnen wollen und können, denn die würden das automatisch niemals tun. Es sind also rechte Nazis oder auch Mischungen aus Nazi-Polizisten und Rechtsradikalen, die das getan haben. Nicht hinnehmbar, sagte dazu der Bundessekretär des Kolpingwerkes Ulrich Vollmer. Die Ansicht, dass der Zweck jedes Mittel heiligt, ist eindeutig demokratiefeindlich. Er verlangte eine Distanzierung und Entschuldigung. Ausgerechnet ein Flüchtlingswohnheim. Solche Art Randale ist selbst in hart linksradikalen Kreisen nicht vermittelbar. Es gibt Aktionen, die verletzen ganz klar den Aktionskonsens. Es ist bei uns völlig unstrittig, dass das nicht okay war. Das sagte der Blockupy-Sprecher mit dem Pseudonym Thomas Occupy der Taz. Wenn ein Flüchtlingsheim angegriffen wird, kann ich nichts tun, als mich im Namen von Blockupy natürlich zu entschuldigen. Ob man nicht doch mehr tun kann, etwa Schadensregulierung anbieten, darüber berät das Bündnis am Sonntagmorgen. Indes gibt es Hinweise, dass auch Rechtsextreme in Frankfurt mitgemischt haben. Die Nazi-Gruppe Freies Netz Hessen veröffentlichte auf ihrem Twitter-Account Bilder von autonomen Nationalisten mit Anti-EZB-Transparenten. Sie sollen bei den Blockupy-Protesten aufgenommen worden sein. Auch die nationalrevolutionäre Alternative aus den Niederlanden behauptet, bei Blockupy dabei gewesen zu sein und militanten antikapitalistischen Widerstand geleistet zu haben. Blockupy-Anmelder Ulrich Wilken, ein hessischer linke Abgeordneter, sagte Spiegel Online, er habe Rechtsextreme bei Blockupy beobachtet, die nationalistische Parolen gerufen hätten. Auch italienische Aktivisten waren nach der Randale als Übeltäter in Verdacht geraten. Kurz nach 9 Uhr am Mittwochmorgen kesselte die Polizei fast 300 von ihnen ein, die im sogenannten Blauen Block an den Blockaden teilgenommen hatten. Aus ihren Reihen seien gewalttätige Aktionen gegen Polizisten verübt worden, so die Polizei. Von Anfang an beim Blauen Block, nicht beim Blauen Bock, beim Blauen Block mitgelaufen war Nicola Frattoiani, Abgeordneter für die radikal-linke Partei SEL im italienischen Parlament. Er legt die Hand dafür ins Feuer. Wir haben blockiert, wir haben Aktionen des zivilen Ungehorsams begangen, aber aus unserem Block heraus erfolgte keine einzige gewalttätige Attacke auf die Polizei. Mitglieder der SEL, dazu Aktivisten aus diversen Centri Sociali quer durch Italien. Sie stellen das Gros im von der Polizei eingekesselten Block. Stundenlang wurden die Demonstranten festgehalten. Frattoiani versuchte mit Hilfe von Abgeordneten der Linkspartei zu vermitteln. Die Polizei ließ sich am Ende zu einer stundenlangen Identifikationsprozedur herbei, gab aber nach Frattoianis Auskunft das Versprechen, dass keiner der Demonstranten festgenommen werde. So kam es denn auch. Alle Teilnehmer wurden zwar umständlich mit Videoaufnahmen und allem Drum und Dran identifiziert, durften dann aber gehen. Ob andere italienische Demonstranten in die Ausschreitungen verwickelt waren, vermag Frattoiani nicht zu sagen. Gleich 5 verschiedene Aufrufe gab es aus Italien zum Protest in Frankfurt. Sie reichen von den mit der deutschen interventionistischen Linken verbündeten Kräften aus den Centri Sociali über die sogenannten Strikers bis zur Metallgewerkschaft und der SEL. Sicher ist, dass auch Aktivisten aus dem Susatal angereist waren, die dort mit militanten Methoden gegen die Eisenbahnhochgeschwindigkeitsstrecke kämpfen. Und gewiss ist auch, dass sich in dem militanten Lager zuzurechnende Website Radio Onda Durto am Mittwoch über die direkten Aktionen und die Sanktionen gegen Bank- und Versicherungsschaufenster freute. Soweit die Taz zu diesem Thema. Sieg über Boko Haram in Sicht. Präsident Jonathan äußerte sich eine Woche vor den Wahlen in Nigeria optimistisch. 2 von 3 Bundesstaaten seien von Boko Haram gesäubert, so heißt es da offiziell. Dann nochmal Grüne und Blockupy, großer Schwachsinn. Bei der Einweihung des EZB, also Europäische Zentralbankgebäudes in Frankfurt, stehen die Grünen in der ersten Reihe. Bei den Protesten dagegen nicht. Warum eigentlich, fragt sich die Taz. Eine Aktion zum Equal Pay Day. 11. April, 20. März, egal. Der Equal Pay Day ist erst in 3 Wochen. Zumindest nach der Definition, die von der Taz bis zu Manuela Schwesig alle verwendeten. Dazu sieht man ein Foto mit jungen Frauen, Berufstätige, die für gleichen Lohn für Frauen protestieren. Es geht also darum, dass die Frauen endlich per Gesetz einführen, dass für gleiche Arbeit gleicher Lohn gezahlt wird, beziehungsweise die unterbezahlten Frauenlöhne auf das gleiche Niveau der Männer angehoben werden. Sehr interessant, aber auch erschreckend ist der Wasserbericht der UNO. Die Menschen trinken die Welt aus. 748 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Zudem hält die natürliche Neubildung von Grundwasser mit dem Verbrauch nicht mehr mit. Hier ist also zu befürchten, dass die Kriege um die Rohstoffe, um das Öl in den vergangenen Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert durch die Kriege um das Wasser, kommende Kriege um das Wasser abgelöst werden. Wir hoffen, dass das nicht der Fall ist, dass die Menschheit es schafft, für alle eine gerechte, gesunde Wasserversorgung zu organisieren. Gucken wir auf die Spiegel-Online-Seite. Da kommt ein Foto und eine Meldung zum Thema Winter-WM 2022 in Katar. Der Spielplan des Wahnsinns. Man kann sich ja als Fußballfan nicht genug darüber aufregen und hier müsste eigentlich ein Aufschrei durch die Weltöffentlichkeit gehen, die Fußballweltöffentlichkeit, wenn es sowas überhaupt gibt. Die nationalen Verbände und die Vereine sollten einfach einen Boykott organisieren, dann wäre das Thema vom Tisch. Eine Fußball-WM kurz vor Weihnachten, mitten im laufenden Saisonbetrieb, das erwartet Spieler und Clubs 2022. Das Turnier in Katar könnte im Extremfall für 28 englische Wochen sorgen. Ein Spielplanmodell, das den FIFA-Wahnsinn zeigt. So sieht's also aus, wenn man wirklich auch alles verkauft. Wenn man die Fußball-WM an eine Gruppe von stinkreichen, und das Stink möchte ich bitte ganz groß sagen, stinkreichen Scheichs verkauft, sich die Taschen füllen lässt als FIFA-Funktionär und dann versucht, so einen Schwachsinn durchzusetzen, wieder alle Vernunft, wieder alle Planung, wieder alle Tradition. Das ist unglaublich und die Leute sollten nun endlich mal zu einem Boykott aufrufen. Spieler und Fans in erster Reihe. dann werden die Funktionäre aus lauter Not schon mitziehen. Aber da muss was kommen. Wenn da nichts kommt, dann können sie wirklich alles mit den Leuten machen. Zum Beispiel Weihnachten abschaffen. Griechisches Parlament beschließt Steuermoralgesetz. 76 Milliarden Euro Staatseinnahmen fehlen Griechenland. Jetzt hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, um die Steuermoral im Land zu verbessern. Darüber hatten wir vorhin schon in den Kurznachrichten etwas gehört. Neue Strategie gegen Flüchtlinge, das klingt nicht gut. EU will echten Abschreckungseffekt produzieren. Na, das klingt nicht sehr fein. Mehrere EU-Staaten verfolgen eine neue Politik gegen Bootsflüchtlinge. Nach Spiegelinformationen wollen Berlin, Rom, Paris und Madrid verhindern, dass Asylsuchende europäischen Boden überhaupt erst erreichen. Ägypten und Tunesien sollen dabei helfen. Die wollen also das wieder einführen, was damals Gaddafi für sie gemacht hat. Die Flüchtlinge abfangen, schon in Nordafrika in Lager stecken, Geld aus Europa dafür bekommen, um diese Läger zu unterhalten und die dann irgendwie wieder in den Süden zurückprügeln. Das ist ungefähr die Strategie dieser Leute. Dann eine Meldung zur Hochzeit von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Wir sind sehr glücklich. Fernab vom Berliner Politikrummel haben sich Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine das Ja-Wort gegeben. Die Linkspolitiker behalten ihre Nachnamen, natürlich. Und da Niemandsland kein Klatschblatt ist und keine Klatschsendung, ersparen wir uns nähere Einzelheiten. Wir hoffen nur, die beiden sympathischen Politiker sind, bleiben und werden glücklich. Junge Welt nochmal, gucken wir denen mal auf die Internetseite. Regelrecht verheizt, gravierende Missstände im Hartz-IV-System, Vorstand der Jobcenter-Personalräte kritisiert Führungsspitze. Deutscher Gewerkschaftsbund DGB, Frauenrat und Sozialverband Deutschland haben am Freitag auf einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin auf Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen natürlich plädiert, hingewiesen, Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern. Der sogenannte Equal Pay Day bezeichnet den Tag des Jahres, bis zu dem Frauen länger arbeiten müssen, um das Durchschnittsgehalt der Männer des Vorjahres zu bekommen. Frauen verdienen in Deutschland laut DGB durchschnittlich 22% weniger als Männer. Die Entgeltlücke sei damit größer als in den meisten EU-Staaten und verharre seit Jahren auf hohem Niveau. Bei allem Ärger über Griechenland, die Forderung nach Reparationen trifft einen wunden Punkt. Wenn man in die griechische Presse schaut, da sieht man ständig die Merkel mit Schnäuzer und mit Hitler-Schnäuzer und Hitler-Gruß und dieses berühmte Foto, wo man 1941 deutsche Offiziere auf der Akropolis sieht. Dieses Foto hat schon zu allerlei Satire und Häme und Spott und natürlich auch Wut bei den Griechen Anlass gegeben. Eine Gruppe von feixenden Wehrmachtsführern steht da also in Pose vor den Säulen der Akropolis. 1941, schauen wir mal, was dahinter steckt. Wie ist diese Forderung eigentlich zu sehen? Griechenland will also Reparationen für die deutsche Besatzung. Ist das gerecht? Diese Forderung, die Griechenland immer wieder erhoben hat und mit gewaltigem Getöse vorbringt, Deutschland solle Reparationen für die wirtschaftliche Ausbeutung und die Gräuel unter der Nazi-Herrschaft bezahlen, ist natürlich nicht ungerecht. Sie ist einfach auf dem Tisch. Dieses Ansinnen der linken Regierung in Athen hat eine sehr große Mehrheit unter den Griechen. Deshalb wird es mit einem Großaufgebot an moralischen Pathos und Wüstendrohungen vorgebracht. Ist da ja etwas dran, fragt der Spiegel zum Beispiel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Darauf gibt es, so Spiegel, drei Antworten, eine historische, eine rechtliche und eine politische. Zur historischen Wahrheit gehört, dass Deutschland in Griechenland zwischen 1941 und 1944 schreckliche Verbrechen begangen hat. Deutsche sorgten für eine Hungersnot, in der mindestens 100.000 Menschen starben. Sie deportierten mehr als 50.000 Juden nach Auschwitz und ermordeten sie dort. Sie töteten zehntausende Zivilisten als Sühne für Anschläge der Partisanen. Sie sprengten alle großen Eisenbahnbrücken und versenkten den Großteil der Handelsschiffe. Dafür gewährte die westdeutsche Nachkriegsregierung eine magere Entschädigung. 1960 bekam Griechenland 135 Millionen Mark für die Opfer der Nazis. Soweit die historische Dimension. Rechtlich gesehen geht es heute vor allem um eine Zwangsanleihe in Höhe von 476 Millionen Reichsmark, die Griechenland von den Nazis auferlegt wurde. Als Griechenland das Londoner Schuldenabkommen 1953 unterzeichnete, mit dem kein Schlussstrich unter die Reparationen gezogen werden sollte, sicherte Deutschland zu, darüber werde später bei einem Friedensvertrag zu reden sein. Politisch betrachtet ist dieses Versprechen gebrochen worden, als Deutschland 1990 seine Einheit gewährt bekam. Das geschah im 2+4-Vertrag, den die Besatzungsmächte Großbritannien, Frankreich, Amerika und die Sowjetunion mit den beiden deutschen Staaten vereinbarten. Die Großen verhandelten, die Kleinen nicht. Die Kleinen, damit ist natürlich auch Griechenland gemeint. Es ging um eine Friedensordnung 1990, nicht um den Zweiten Weltkrieg. Über Reparationen wollten Kohl und Genscher damals nicht reden, weil dann außer Griechenland womöglich noch andere Länder Entschädigungen verlangt hätten. Deshalb sollte dieser Vertrag, der natürlich ein Friedensvertrag war, auch nicht Friedensvertrag heißen. Die Regierung Tsipras erinnert mit einiger Berechtigung natürlich, untermalt mit Polemik, an den Fall, der 1990 semantisch gelöst wurde. Der Gedanke liegt nahe, dass die Instrumentalisierung der Vergangenheit dazu dient, von der desolaten Gegenwart und dem Unwillen zur Reform abzulenken. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, so fährt der Spiegel fort, dass Griechenland 1990 auf einen förmlichen Protest verzichtet hat. Auch deshalb, weil das Land von der Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft politisch und wirtschaftlich profitiert hat. Wir wissen ja, mit falschen Zahlen, mit gefälschten Bilanzen und mit gefälschten Staatshaushaltsangaben. Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass Deutschland beim Abkommen über die Einheit seine Interessen geschmeidig gewahrt hat und sich dabei auf das Verständnis der Großmächte verlassen konnte. Politisch war das richtig, aber moralisch gibt es einen blinden Fleck. Geschichte verschwindet nicht und wird noch öfter instrumentalisiert werden. Das sollten deutsche Politiker bedenken. Es ist zum Teil schon zu interessanten Aktionen gekommen. Ich habe vorgestern hier in der spanischen Presse einen kleinen Artikel gelesen über deutsche Touristen, die in Athen zu Besuch waren, sind zu einer staatlichen Bank gegangen und haben ungefähr 849 Euro eingezahlt und haben gesagt, das ist proportional der Anteil, der mir heute als Staatsbürger Deutschlands zukommt, um die Reparationen zurückzuzahlen. Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda 91.4 FM. Ich habe eine Wohnung geklaut und ich habe mir einen Meersaal gekauft. Irgendwann habe ich begriffen, dass es weitergeht. Zeit ist eine alte Maschine, die läuft und läuft und läuft. Jetzt laufe ich wieder mit, mache für einen Mal ein bisschen zurück und ich mache ein bisschen hier und da, komme rein und wieder raus. Ich laufe einfach so mit mir. Und wir gehen gerade einen halben Schritt am Blues voraus. Komm, mach dir mal um mir nicht zu viel Gedanken. Es war doch schön gewesen und bereuen tue ich nichts. Hörst du es da so nett, noch alles ist klar, das hätte ich nicht gebraucht. Aber glaub mir, jetzt bin ich wieder ziemlich bei den Leuten. Aber jetzt bin ich wieder viel, viel besser getroffen. Wir rasieren mich wieder und trinken nur eine neue Nacht. Ich bin kein jeden zwei Tage Stereo-Anlage von der Nachbarin. Weil wenn ich einmal die hat eifersüchtig gemacht. Jetzt laufe ich wieder mit. Dann machen wir durch nochmal ein bisschen zurück. Und wir machen ein bisschen hier und da. Und kommen drei und wieder draus. Ich laufe einfach so ein bisschen mit. Und ich gehe gerade einen halben Schritt im Blues voraus. Ich laufe nicht mit dem Wind. Dann mache ich durch den Mann ein bisschen zurück. Und ich mache ein bisschen hier und da. Und komme drin. Ich laufe einfach so wie mit. Und ich gehe gerade einen halben Schritt am Blues voraus. Jetzt laufe ich wieder mit. Und ich gehe gerade einen halben Schritt am Blues voraus. Niemandsland 91,4 FM. Seit vielen, vielen, vielen Wochen ist ein Journalist mit einem Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Es handelt sich hier um den Journalisten Udo Ulfkotte. Über den lohnt es sich vielleicht, ein paar Dinge zu erzählen. Udo Ulfkotte rechnet mit seiner Zeitung ab. Das ist nämlich die FAZ. Da war er früher Regisseur. Und er hat einen Bestseller geschrieben, der, wie gesagt, schon seit vielen, vielen, vielen Wochen auf der Bestsellerliste der am besten verkauften Bücher in Deutschland steht. Ziemlich oben. Gekaufte Journalisten heißt das Buch, das seit 18 Wochen auf der Bestsellerliste im Spiegel zum Beispiel steht. Mehr als 120.000 Exemplare hat der Verlag abgesetzt. Ein Verkaufserfolg, der nur wenigen Sachbüchern gelingt. Dabei hat es nicht mal eine ordentliche Besprechung gegeben. Der einzige, der Ulfkottes Buch bislang einer ausführlichen Kritik für würdig befand, ist der Medienjournalist Stefan Niggemeier und der riet vom Kauf ab. Jaja, da das meiste einer Nachprüfung nicht standhalte, wie er schrieb. Ob das so ist, werden wir mal dahingestellt sein lassen. Für alle, die von gekauften Journalisten noch nichts gehört haben, eine kurze Zusammenfassung. Dass bei den sogenannten Qualitätsmedien beschäftigte Pressekorps ist in Wahrheit ein korrupter Haufen von Abstaubern, die die Öffentlichkeit nach Strich und Faden belügen und betrügen. Statt ihren Lesern zu dienen, schreiben die Angehörigen dieser elenden Kaste ihren heimlichen Auftraggebern bei CIA und Wall Street nach dem Mund. Das schreibt der Spiegel hier sehr ironisch. Ich sage das in meiner Stimme, da schwingt jetzt ein bisschen weniger Ironie mit. In Ulfkottes Welt gibt es immer jemanden, der im Hintergrund die Fäden in der Hand hält. In diesem Fall ist das die amerikanische Finanzelite, die über die Geheimdienste die öffentliche Meinung kontrolliert. So kurz und bündig wird das geschildert. Ich habe gleich ein Interview mit Herrn Ulfkotte. Da hören wir mal rein. Musik. Guten Tag, Herr Ulfkotte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben. Sie sind Autor dieses Buches Gekaufte Journalisten. Können Sie uns sagen, was genau da abläuft zwischen Politik, Geheimdiensten und Journalisten? Ich war 17 Jahre bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also eine renommierte deutsche Zeitung, habe auch für bekannte andere deutsche Medienunternehmen gearbeitet und muss völlig unabhängig von der FAZ sagen, dass generell bei den deutschen Medien es erstens sehr verbreitet ist, dass man nur pro-amerikanisch berichtet, zweitens, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten gibt und drittens, dass der Leser, Zuschauer oder Hörer sehr häufig nicht die Wahrheit vorserviert bekommt, sondern das, was die Eliten im Hintergrund, Politiker, Geheimdienste und die Finanzelite, das, was diese gern möchten. Nach welchen Kriterien werden Journalisten ausgewählt? Die Kriterien können Sie sich anschauen, wenn Sie gucken, wer ist denn eingeladen worden? Das ist ja öffentlich. Das sind, da diese Vereine auch noch gemeinnützig sind, müssen sie Jahresberichte veröffentlichen, müssen ihre Finanzen und alles offenlegen. Und man kann also schauen bei den Veröffentlichungen, wen haben die eigentlich eingeladen? Und da erkennt man, dass es halt Journalisten sind. Das sind keine Journalisten, die für Themen wie Sportberichterstattung zuständig sind, sondern das sind die Meinungsbildner, diejenigen, die Multiplikatoren sind, die von sehr vielen Menschen im deutschsprachigen Raum die Meinung prägen. Das heißt also, es sind die Leiter von außenpolitischen Redaktionen, innenpolitischen Redaktionen, deren Stellvertreter. Es sind diejenigen, die für Wirtschaftsberichterstattung zuständig sind oder deren Stellvertreter. Also nicht der einfache Redakteur, der Texte bearbeitet, sondern diejenigen, von denen man auch glaubt, die werden in der Hierarchie aufsteigen. Können Sie uns da ein konkretes Beispiel nennen, wie man versucht hat, sie selbst zu beeinflussen? Ein Beispiel, als ich jetzt in den USA war und angesprochen wurde, was ich nie vergessen werde. Ich habe von dem damaligen Gouverneur, ich war im Bundesstaat Oklahoma an der Ostküste, und habe vom damaligen Gouverneur David Walters zu meinem völligen Erstaunen habe ich eine Ehrenbürgerurkunde des US-Bundesstaates Oklahoma bekommen. Ich bin jetzt ein Honorary Citizen, ein Ehrenbürger von Oklahoma und habe mich gefragt, warum werde ich Ehrenbürger von Oklahoma? Das steht dick und fett in der Urkunde drin, damit ich die Werte der Amerikaner verteidige, damit ich pro-amerikanisch berichte. Das hat mich sehr erstaunt. Also das ist gar nicht mal versteckt. Die Amerikaner haben mir Die CIA hat mir meine Tauchausrüstung bezahlt. Ich habe sehr viele Vorteile gehabt, viele luxuriöse 5-Sterne-Reisen bezahlt bekommen, wo ich sagen muss, rückblickend, ich schäme mich dafür. Das war gekaufte Berichterstattung. Das ist nicht richtig. Ich kann das nicht ungeschehen machen, aber ich kann einfach aufstehen und kann sagen, ich habe das gemacht und viele Kollegen von mir haben es gemacht und machen das heute auch so. Und deshalb veröffentliche ich auch die Namen von den Kollegen. Und bitte Sie einfach, hört damit auf, weil das letztendlich Krieg fördert. Können Sie uns von Ihrer eigenen Erfahrung heraus erzählen, wie im Irakkrieg manipuliert worden ist? Also eines der schlimmsten Erlebnisse, ich war ja damals ein junger Journalist, war, als ich im Juli 88 zum ersten Mal an eine Kriegsfront geschickt wurde. Von 1980 bis Juli 88 dauerte der irakisch-iranische Krieg, der sogenannte Erste Golfkrieg. Und ich kam in Bagdad an, wurde beim Pressezentrum akkreditiert, dann in einen Bus gesteckt und anschließend mit einem Hubschrauber in mehr oder weniger in den Südteil der Front geflogen, in die Nähe eines Dorfes, das hieß Sobeidat. Und dort wurde mit deutschem Giftgas, die Deutschen hatten die Vorkomponenten für das Giftgas, als Pestizide deklariert, an den Irak geliefert, und zwar massenweise. Wobei die Deutschen wussten, was die Iraker damit machen wollten, denn in der Wüste im Irak gibt es keine riesigen Felder, wo man Pestizide braucht gegen Insekten. Das waren Komponenten zur Herstellung von Senfgas, also Mustardgas von Lost und Tabun. Und ich habe mitbekommen, dass die Amerikaner damals die Satellitenbilder, wo sich die iranischen Stellungen auf der anderen Seite der Grenze befanden, den Irakern gegeben haben, weil ich war ja vor Ort. Da waren Amerikaner vor Ort, die als Supervisor, also als Oberaufseher dort waren. Da waren Deutsche vor Ort, der Bundesnachrichtendienst, die Außenstelle FA 91 in Bagdad, das war die zuständige Stelle. Die wussten auch Bescheid. Und es wurde also Giftgas in, die Deutschen haben auch die Maschinen geliefert, um dieses Giftgas in Giftgasgranaten abzufüllen. Die Maschinen hießen Fließdrückmaschinen. Damit hat man Gasgranaten gefertigt und dann wurde das Giftgas abgefüllt. Es waren auch deutsche Ingenieure dort, die das Ganze beaufsichtigt haben. Jedenfalls, dann wurden Iraner vergast. Und ich habe die einzigen, ich bin wahrscheinlich das, der einzig noch lebende Zeuge davon. Ich bin von der Berufsgenossenschaft nachträglich, weil ich das alles belegen konnte, als Senfgasopfer anerkannt, war schwer kriegsbeschädigt, bin schwer kriegsbeschädigt, habe Krebs bekommen unter anderem und viele schwere Folgeerkrankungen. Aber das Grauen, was ich dort erlebt habe, wenn Sie sehen, wie Menschen vergast werden, und ich habe es ja fotografiert, und ich habe dann natürlich erwartet als Journalist, dass es einen Aufschrei gibt. Wir Deutschen haben Massen von Juden vergast, ja, und ich habe gesehen und ich habe vorher gehört, unsere Politiker haben immer gesagt, nie wieder soll so etwas mit deutscher Hilfe passieren oder in Deutschland. Und ich stand da und wusste, dass dort Menschen mit deutschem Gas vergast werden. Also habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schwer verletzt wie ich war, und nachdem ich nach Bagdad zurückkam und gesehen habe, wie Amerikaner, Deutsche und Iraker die Vergasungsaktion gefeiert haben, dann habe ich Berichte geschrieben von Bagdad aus, was dort passierte. Und wissen Sie was? Ich kam zurück nach Deutschland und sah, ein so kleines Foto wurde in der FAZ veröffentlicht, 6 Zeilen darunter, dass möglicherweise irgendein Gas dort eingesetzt wurde, von wem weiß man nicht und was. Und dann stand mein Name darunter und es gab noch einen anderen Bericht. Da wurde alles rausgenommen, alles rausredigiert von den Kollegen, was irgendwie Hinweise drauf gab, dass die Gehirne ausflossen, wie den Menschen, die Giftgasopfer waren in der Hitze der Wüste, wie die Gehirne aus Augen, Nase und Ohren rausflossen oder alles, was ich beschrieben hatte, was irgendwo gruselig wirkte, unschön, was dieses Wohlfühlgefühl störte beim Lesen der Zeitung morgens beim Frühstück, war alles rausgenommen, es war weichgespült und da stand drüber, bei Zubeidat werden die Spuren der Schlacht beseitigt. Ich hatte dann, das war's, Schluss aus, mehr Berichte gab es nicht und ich durfte auch nicht mehr berichten darüber. Welche Gründe hat man Ihnen dafür genannt? Man hat mir keine Gründe genannt, sondern ich habe im Dezember 2013 nochmal den damals zuständigen Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Fritz Ulrich Fack, der lebt noch, er ist Rentner jetzt, ich habe ihn angeschrieben und habe ihn nochmal gefragt, warum nach meinem Eindruck damals das alles totgeschwiegen werden sollte. Statt einer Antwort bekam ich ein Schreiben von den Anwälten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn ich berichte, dann werde ich strafrechtlich, arbeitsrechtlich, zivilrechtlich und presserechtlich mit allen erdenklichen möglichen juristischen Mitteln verfolgt werden. Wird dadurch eigentlich die Karrierelaufbahn selbst beeinflusst? Wenn man dort nicht mitmacht, wenn man also beispielsweise pro-russisch schreiben würde, dann steigt man auf der Karriereleiter nicht weiter auf. Wenn ich Ihnen sage, beispielsweise das Jahr 2003, ich habe eben den Irakkrieg erwähnt, dann müssen Sie sich vorstellen, dass ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Nicolas Busse, der von transatlantischen Organisationen eben auch gefördert wurde, der hat 2003 vor dem Irakkrieg in der New York Times einen Aufruf eigenhändig unterzeichnet, er stehe an der Seite, man wusste, dass dieser Krieg kommt und er hat geschrieben, er stehe an der Seite der Vereinigten Staaten, bedingungslos. Er werde den Vereinigten Staaten die Treue halten. Und das haben viele andere Journalisten dort in der New York Times auch unterschrieben. Ich sage Ihnen, ein völkerrechtswidriger Krieg, und das ist der Irakkrieg gewesen. Wie kann ich als Journalist einer renommierten Zeitung unterschreiben, dass ich auf der Seite der Aggressoren, der Angreifer feststehen werde, egal was die dort machen? Was ist denn danach passiert? Dieser Nicolas Busse ist nur einer von vielen, die ich hier erwähne. Der ist dann NATO-Korrespondent bei der FAZ geworden und ist heute stellvertretender Leiter der Außenpolitik in der FAZ. Also wenn ich solche Dinge unterschreibe, was passiert dann? Also für mich subjektiv muss ich sagen, das kann doch nicht sein, dass jemand dann NATO-Korrespondent wird, wenn er vor einem völkerrechtswidrigen Krieg schreibt, ich bin einseitig. Das ist für mich jedenfalls nichts anderes. Dann habe ich geschaut, wer von denen, die das unterzeichnet haben, hat denn schon mal einer geschrieben, ich werde an der Seite Russlands stehen oder ich werde an der Seite von China stehen. In Konflikt gibt es nicht. Wann haben Sie selbst gemerkt, dass es so nicht weitergeht? Also bei mir persönlich war es so, dass ich angesprochen wurde von einem CDU-Politiker in Rheinland-Pfalz, der von mir wollte unterzeugen, also das ist alles belegbar, ein bekannter CDU-Landesvater, der wollte von mir, dass ich den damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck von der SPD in Rheinland-Pfalz, dass ich dessen Privatleben ausspioniere. Er wollte mir, hat mir 5.000 Euro als allererstes angeboten, getarnt als Vortragshonorar, wenn ich Daten über die Ehefrau von Kurt Beck ausspioniere. Das wollte er im Wahlkampf verwenden gegen Kurt Beck. Und da habe ich 2 Stunden lang gesessen, habe gehört, dass sie die Kontodaten und alles Mögliche schon ausspioniert hatten mit Helfershelfern. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die auf mich zu? Wieso kommen die auf mich zu? Wie korrupt bin ich eigentlich? Was denken die, wie leicht man mich kaufen kann? Wie tief bin ich eigentlich gesunken in meinem Leben, dass man mich anspricht, andere Menschen hier in Deutschland auszuspionieren, um sie dann fertig zu machen? Dann habe ich direkt aus dem Auto anschließend vor dem Landtag in Mainz einen Frankfurter Strafrechtler, den ich kannte, angerufen, habe ihm das erzählt. Und wir haben dann gemeinsam den Ministerpräsidenten Kurt Beck darüber informiert und haben dann erfahren dabei, der war gar nicht erstaunt, sondern er sagte, Sie sind nicht der erste Journalist, der auf mich zukommt, die haben auch schon andere angesprochen. Das heißt also, die Moral unter Journalisten in diesem Land, die ist so tief gesunken, das kann man gar nicht mehr sagen. Das ist grauenvoll und das war wirklich der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Schluss, aus, Ende mit all dem. Das war ein Interview mit dem Journalisten Udo Ulfkotte über gekauften Journalismus, gekaufte Journalisten. Das Interview ist in voller Länge zu sehen auf YouTube. Ihr geht einfach zu Udo Ulfkotte mit Doppel-T Interview und das erste Video, das ihr anklickt, ist dieses Interview. Und ich hoffe, es hat Sie ein bisschen aufgerüttelt über den Journalismus und wie leicht Journalisten in Deutschland zu kaufen sind. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Gleich ist es 12 Uhr. Die Sonne ist immer noch nicht draußen, aber es regnet im Moment nicht hier im Zentrum von Barcelona. Darüber freuen wir uns schon. Ich grüße alle Leute, die jetzt im Bett liegen und vielleicht krank sind, besonders den Radiokollegen Werner, falls er überhaupt zuhört. Gute Besserung. kommen wir zum Thema Kino. Die letzten 10 Minuten im Niemandsland. Sweet Home Alabama. Selma ist der erste Spielfilm über den 1968 ermordeten US-Bürgerrechtler Martin Luther King und erschreckend aktuell. Selma ist eine Kleinstadt in der Nähe von Alabama. Da wurde eine Brücke über den Alabama River nach einem Großmeister, einem Grand Dragon des Ku Klux Klan benannt. Pettus hieß dieser Mann. Pettus selbst ist längst vergessen, aber die Edmund Pettus Bridge ging in die Geschichte ein. Vor 50 Jahren, im März 1965, war die Brücke ein Ort der Schande und des Triumphs. Ironie der Geschichte: über die Jahrzehnte wurde ausgerechnet diese nach einem Rassisten benannte Brücke zu einem Wahrzeichen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, zum Symbol für die Emanzipation der Afroamerikaner und ihren Anführer, den Baptistenpastor Martin Luther King. Jetzt ist die Brücke der wichtigste Schauplatz des Historiendramas Selma, das für den Oscar in der Kategorie Bester Film nominiert wurde und auf der Berlinale präsentiert wurde. Selma rekonstruiert die Ereignisse von damals, auch den berüchtigten Bloody Sunday. Am 7. März 1965, einem Sonntag, griffen weiße Polizisten mit Rückendeckung des Gouverneurs von Alabama friedliche Demonstranten an der Edmund Pettus Bridge. Fast ausschließlich Schwarze. Die Polizisten, einige zu Pferde, attackierten ihre Opfer mit Knüppeln und Tränengas. Es gab Schwerverletzte. Auch Zivilisten beteiligten sich an der Hatz auf die Protestler. Sie riefen: Holt euch die Nigger! Die Demonstranten hatten die Frechheit besessen, ihre Bürgerrechte einzufordern. Das Recht zu wählen zum Beispiel. Selma ist der erste Spielfilm über Martin Luther King, aber kein konventionelles Biopic. Regisseurin Ava DuVernay, die ist 42 Jahre alt, eine Afroamerikanerin, deren Vater die Aktionen in Alabama miterlebt hat, konzentriert sich auf wenige Monate. Der Film beginnt im Dezember 1964, King mit Wucht und Würde verkörpert vom britischen Schauspieler David Oyelowo, wird in Oslo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. In seiner berühmten Rede »I have a dream« hatte er sich eine Zukunft ohne Rassendiskriminierung ausgemalt. Er hat Anhänger. In Detroit, New York, Los Angeles, die umfangreiche Verhaftungen und Sympathiekundgebungen hervorrufen. Dessen bin ich mir absolut bewusst, Mr. Hoover. Ich weiß definitiv, dass er Gewalt ablehnt. Jetzt muss ich nur eines wissen. Was hat Martin Luther King als nächstes vor? Mr. President, Dr. King. Mr. President, im Süden gab es tausende rassistisch motivierter Morde. Wir brauchen Ihre Hilfe. Dr. King, diese Angelegenheit muss warten. Sie kann nicht warten. Sie haben ein Problem, ich habe 100. Auf nach Selma. Dr. King! Wir werden auf gar keinen Fall dulden, dass Unruhestifter Aufstände in diesem Staat anzetteln. Es ist inakzeptabel, dass Sie Ihre Macht missbrauchen und dass wir ohne Stimme bleiben. Alle, die von uns gegangen sind, sagen nie mehr! Wenn Sie glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dann schließen Sie sich unserem Marsch gegen Ungerechtigkeit an. Diese Leute sagen, sie wollen unsere Kinder umbringen. Sie versuchen, dich einzuschüchtern. Wenn Sie mit diesen Leuten durch Alabama marschieren, ist die Jagdsaison eröffnet. Darf ich was sagen? Hier gibt es nichts zu sagen. Wir müssen marschieren! Wir müssen uns erheben! 70 Millionen Menschen sehen zu. Ich habe gehört, dass Unbeteiligte angegriffen wurden. Ich konnte nicht länger zusehen. Sieht ja wie eine Armee aus. Wir marschieren für unsere Rechte. Wir werden siegreich sein und Hand in Hand unser Ziel erreichen. Mein Auge sah die Ankunft unseres Herrn. Seine Wahrheit schreitet voran. Was passiert, wenn ein Mann aufsteht und sagt, genug ist genug? Das war der Trailer, der deutschsprachige Trailer des Films Selma über die Bürgerrechtler in den USA in den 60er Jahren. In den Südstaaten der USA eskalierte damals die Gewalt gegen Schwarze. Selma zeigt, wie bei einem Bombenanschlag des Ku Klux Klan auf eine Kirche in Birmingham, Alabama, 4 Mädchen sterben. Wie Polizisten einen wehrlosen Aktivisten in einem Café erschießen. wie King selbst geschlagen und kurzzeitig ins Gefängnis von Selma eingesperrt wird. Auch Kings Familie erhält Morddrohungen. Der Gouverneur von Alabama, ein gewisser George Wallace, höhnte seinerzeit, man brauche ein paar Beerdigungen erster Klasse, um die Integration der Afroamerikaner zu stoppen. Wallace' Schergen schikanierten jeden Schwarzen, der sich ins Wahlregister eintragen lassen wollte. Parallelen zur Gegenwart drängen sich jetzt natürlich auf. Noch immer gibt es weiße Polizisten, die einen Schwarzen im Zweifel einfach erschießen. Wie im August 2014 in Ferguson, Missouri. Wie im November in Cleveland, Ohio. Oder vor laufender Kamera ersticken, wie in New York im Juli. Und dabei bislang straffrei geblieben sind. Barack Obama, der im Vorwahlkampf 2007 in Selma aufgetreten ist, wirkt auch in solchen Situationen erschreckend hilflos. Das Rap-Duo Dead Press äußert sich folgendermaßen über diese Situation in den USA. Sie haben damals gerappt, even if Obama wins, Uncle Sam ain't my friend. Ironischerweise ist Barack Obama ein Jahr später zum ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Bedeutet es einen Unterschied für die schwarze Community, dass jetzt ein Schwarzer im Weißen Haus sitzt? Obamas Präsidentschaft ist ein Paradoxon. Für viele ist er eine Inspiration. Es gelingt ihm, insbesondere über die kleinen Dinge eine Verbindung zu den Menschen herzustellen, die von unserem politischen System entrechtet worden sind. Selbstverständlich bringt er als Schwarzer auch andere Erfahrungen mit als alle anderen seiner Vorgänger. Die Kehrseite ist, dass die USA immer noch der Weltpolizist, der Ausbeuter der Welt sind und Obama ist eben der Chef. Es ist, als ob er ein Manager von McDonald's wäre, der mit einem Lächeln für gesundes Essen wirbt. Am Ende lässt er doch Burger und Pommes verkaufen. Er setzt also fort, was bereits vorhanden war. Er stärkt Israel den Rücken, lässt Bomben auf andere Staaten regnen. Für diese Politik ist er jetzt das Gesicht. Wie hat Obama auf die Proteste auf der Straße reagiert? Er hat die Polizeibrutalität in unseren Communities vereinzelt angesprochen, ein paar Komitees einberufen, verschiedene Untersuchungen anberaumt und so weiter. Zum Beispiel soll in Zukunft dokumentiert werden, welcher Herkunft ein Mensch ist, der von der Polizei angehalten und durchsucht wird. Aber diese Initiativen sind natürlich unzureichend gemessen an den Forderungen der Bewegung für sofortige Gerechtigkeit. Und hiermit sage ich Tschüss, Agur, Adeo, Goodbye. Bis nächste Woche. Es verabschiedet sich Niemandsland. Ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie froh, bleiben Sie froh und werden Sie glücklich. Hey, hast du auch? Nein, hab ich nicht. Hey, bist du auch? Nein, bin ich nicht. Hey, willst du auch? Nein, will ich nicht. Hey, sagst du auch? Nein, sag ich nicht. Frag mich noch einmal mehr nach etwas, das ich nicht will. Wie oft hast du schon gefragt? Wie oft hab ich dir gesagt? Frag mich noch einmal mehr. Frag mich noch einmal mehr. Frag mich noch einmal mehr. Frag mich noch einmal mehr. Hey, brauchst du auch? Nein, brauch ich nicht. Meinst du auch? Nein, mein ich nicht. Hey, machst du auch? Nein, mach ich nicht. Hey, glaubst du auch? Ich glaube nicht.